Hadith Nummer 97. Abu Burada berichtete von seinem Vater, dass der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte: Es gibt drei Arten von Menschen, die den doppelten Lohn erhalten. Jemand von den Schriftbesitzern, der an seine eigenen Propheten und dann an Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, glaubt. Und ein Sklave, der sich im Besitz seiner Herren befindet und seine Pflichten sowohl gegenüber Allah als auch gegenüber seinen Herren erfüllt. Und ein Mann, der eine Sklavin hat, sie wohl erzieht, sie gut bildet, alsdann freilässt und anschließend heiratet. Jeder von ihnen erhält den doppelten Lohn.